Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 29, 2018, Episode 579. Das war also des Pudels Kern. Es geht nur noch um das Drumherum, ja, wo bleiben die neuen Technologien? Also diese Woche, die Tech News, ganz, ganz schlimm. Also was ich da gelesen habe oder eben nicht gelesen habe, das war wirklich mal wieder etwas, was in letzter Zeit öfters mal passiert, ja. Und man redet nur noch über die Sachen, die nebendran so laufen, nebenher so laufen, ja, also Datenschutz, ja, Gefahr hier, Chance dort, dies und jenes, könnte, wenn und aber, ja. Ja, aber wo sind die neuen Technologien? Die neuen Entwicklungen, das sollte doch eigentlich die Tech-Presse, ja, sollte doch eigentlich auch einen Überblick geben von neuen Entwicklungen, neuen Sachen, die auftauchen, und da hört man eigentlich nur noch wenig. Jetzt ist die Frage, hört man darüber nur noch wenig, weil es eben nur noch wenig Neues gibt? Das wäre äußerst schade, oder? Weil die Tech-Presse und die Allgemeinheit sich eher darauf fixieren, hier über hätte, wenn, könnte, aber und Gefahren und alles Mögliche von der Technik sich dazu zu äußern und sich damit zu beschäftigen. Wenn das so wäre, wäre das genau das Falsche, ja, weil also die Technologien sind immer nur ein Zwischenstadium. Und wenn wir jetzt uns festlegen auf etwas, was auch immer, ja, also zum Beispiel, wir schießen uns so auf Google ein. Leute, in 20 oder 30 Jahren wird es Google so in dieser Form gar nicht mehr geben. Vielleicht auch gar nicht mehr geben. Ja, also das ist etwas, was sich auch entweder weiterentwickelt, bis zur Unkenntlichkeit weiterentwickelt, ja, oder dann eben aufhört zu existieren und durch was anderes ersetzt wird. Man muss sich mal überlegen, 20 bis 30 Jahren sind in der Tech-Branche schon ziemlich lange. Und was wir da alles kommen und gehen sahen, ja, auch wenn momentan ich das Gefühl habe, und das ist eben genau das Bedenkliche, dass die technische Entwicklung weitaus langsamer voranschreitet als noch vor etwa 20 Jahren, vor etwa 30 Jahren, ja. Wenn man sich da überlegt, wie da die Entwicklung war von den Homecomputern, ja, sagen wir mal ab den 70ern, ja, also von den Homecomputern bis eben dann letztendlich zu den Tablets und Smartphones, ist es schon sehr, sehr beeindruckend, ja, aber so ab 2000 rum habe ich so das Gefühl, da ist so ein bisschen die Euphorie so ein bisschen verflogen, ja? Und 2007, 2008 haben wir dann die größten, also noch einer der größten Entwicklungen gehabt, nämlich das Smartphone, wobei eigentlich ist das ja auch nicht falsch, das hat sich ja auch so ab den 2000ern schon deutlich entwickelt, eventuell sogar, könnte man sagen, auch schon vorher, also Nokia Communicator, Sony Ericsson P800 und so weiter, das waren schon echte Smartphones, ja, also das sieht man auch, wo eben dann oder wie lange es dann wieder gedauert hat, bis es eben zu so einem Massenprodukt wird oder wie dann die Entwicklung von da an so langsam eben vorangeschritten ist. Das war wirklich, oder das ist eigentlich wirklich bedenklich, wenn man sich das überlegt. Und die alten Gefahren werden dann eben auch abgelöst. Ja, auch durch neue Gefahren. Also jeder, der Angst hat vor den Gefahren der Technologie momentan, der sollte sich darauf lieber konzentrieren, in die Zukunft zu gucken und sich nicht zu versteifen auf diese Technologien, die aktuell sind. Die sind nämlich schon veraltet. Ja, also diese Technologien sind bereits veraltet. Ja. Ich kann es immer nur wieder sagen, wir denken immer nur, das ist momentan das was so am ja, sagen wir mal, das ist das Beste, ja, das Gefährlichste, das, ja, für manche auch das Schlimmste, aber nein, es kommt noch besser, es könnte noch gefährlicher werden, es kann auch noch schlimmer werden. Ja, also alle drei Möglichkeiten sind offen und da müssen wir uns dann entscheiden, wie wir uns verhalten, ob wir die Technologien eben besser gestalten werden, besser nutzen werden oder ob wir alles verteufeln und hier eine Angst schüren, die einfach nur das Negative hervorbringt und nicht das Positive. Ich meine, ja, Smartphones und Co. sind ein Fluch. Ja. Aber sie sind auch noch verdammt nochmal ein super Segen. Ja? Irre. Was man hier heute mehr machen kann, leichter machen kann, das ist eine Fülle von Dingen, für die man Wochen gebraucht hat. Ja, vorher mache ich hier mit ein paar Klicks. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Das sind ja auch positive Aspekte und man sollte sich vielleicht nicht nur immer auf das Negative beschränken. Aber wie auch immer, ja, diese Technologien haben Grenzen. Ziemlich enge Grenzen momentan. Das sah man wieder jetzt zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft. Wenn der größte Videodienst auf diesem Planeten in die Knie geht, dann ist das ein Trauerspiel. Ja. So passiert mit YouTube. Ja. Es hat nicht so lange gedauert, aber es war tatsächlich mal wieder eine Geschichte, YouTube TV bei uns, wir sind davon ja nicht so betroffen hier in Europa, ja, aber YouTube TV war ja, ist ja in den USA verbreitet und das ist tatsächlich ernsthaft gestört worden durch den Andrang von Leuten wegen der Weltmeisterschaft. Und das ist das zeigt, dass wir vielleicht gerne übertreiben, wenn wir solche Firmen wie Google, die ja, falls es noch nicht bekannt ist, denen ja YouTube gehört, ja. also dann muss man auch ganz klar sagen, man sieht, dass eben die Herrschaft, ja, solcher Firmen ziemlich begrenzt sind, ja. Also, Google mag hier mit YouTube den größten Videodienst haben, aber man sieht, dass sie nicht unfehlbar sind. Ja, das soll jetzt nicht unbedingt heißen, dass sie deswegen sympathischer sind oder nicht sympathisch, aber man sieht, dass die Technologie noch lange nicht auf dem Niveau ist, wo man sagen kann, das ist okay so. Nein, das ist nicht okay so. Also sowas darf einfach nicht passieren und zwar unter keinen Umständen darf sowas passieren. Wenn wir solche Technologien einsetzen wollen im normalen Leben. Das ist nämlich genau das Problem. Zwar sind kurze Ausfälle, ja, kommen immer wieder vor, aber der Grund, warum solche Ausfälle vorkommen, das kann nicht sein. Ja. Überlastung darf kein Grund mehr sein, dass ein Dienst ausfällt, wenn es von einer solchen Firma, die so groß ist, eben auch tatsächlich gemacht wird. Eigentlich auch nicht bei den Kleinen, weil das hat ja auch damit zu tun mit den technischen Anforderungen und wenn wir da in unserer Technikverliebtheit denken, wir sind technologisch auf dem Stand, wo wir nichts mehr machen müssen, weil, ja, was soll denn noch besser sein, dann haben wir genau dasselbe Problem wie alle anderen Generationen vor uns auch, allerdings wird es hier jetzt momentan ein bisschen schwierig, ich komme gleich nochmal dazu vielleicht, oder vielleicht auch nicht, weil es schon wird es den Rahmen sprengen, ganz kurz vielleicht anreißen, dann wissen wir, dass hier Behandlungsbedarf besteht, wir brauchen massive Entwicklung von neuen Technologien, zum Beispiel ein Videocodec, der einfach effektiver arbeitet und da werden auch immer Steine in den Weg geworfen, ja, VP9 beispielsweise müsste da, ist ein gutes Beispiel, wie ein vielversprechender Standard eben behindert wird, nur weil es was Neues ist und vielleicht ein Konsortium nicht damit einverstanden ist, ja, aber das ist auch nicht das Ende der Fahnenstange. VP9 ist eigentlich auch schon wieder ein veralteter Codec. Wir brauchen auch andere Technologien in der Übertragung natürlich, ganz klar, weil die Datenanforderungen, die Datenmengen werden größer, immer größer werden. Das heißt, wir brauchen da auch andere Übertragungstechnologien, größere Bandbreiten, und das sind so viele Sachen, die da dranhängen, ja. Was ich anreißen will, ist, während wir in der Vergangenheit mit, sage ich mal, mehr analogen Technologien doch ein wenig mehr Zeit hatten, uns auf neue Sachen einzustellen, ja, beispielsweise, ja, diese Entwicklung vom Mittelwellen zum Ultrakurzwellenfunk, ja, da hatten wir sehr, sehr viel mehr Zeit. Heutzutage steigen die Anforderungen beispielsweise gerade an die Übertragung so immens an, da muss was passieren, aber im Hintergrund passiert lange noch nicht so viel, wie sich das vielleicht manche Leute denken. Also für mich einfach unvorstellbar, dass wir immer noch mit TCP-IP-Protokollen arbeiten. Das ist für mich einfach unfassbar. Und sowas hemmt auch ganz klar den Datenfluss ungemein. Und da hilft kein Jammern wegen den Kosten der Umstellung. Das muss passieren. Und zwar, es müsste eigentlich schon längst passiert sein. Schon gestern hätte das müssen passieren. Ganz einfach. Nun ja. Gut, was ich damit sagen will, einfach, wir müssen mehr auf die Technologie setzen sogar, ja, auch wenn das manche nicht hören wollen, und wir müssen die Entwicklung auch vorantreiben. Das können wir nicht schaffen, indem wir immer nur sagen, ja, alles was neu ist, ist schlecht. Nein, alles was neu ist, ist gut, solange bis das Gegenteil bewiesen ist, dass es schlecht ist. Übrigens ein gutes Beispiel, wie sich eine Branche auch selbst verlangsamen kann. Ich sage ja nicht, dass das jetzt nur die Schuld von den Menschen ist, also von den Konsumenten. Im Gegenteil, viele Konsumenten wollen bereits heute schon die unmöglichsten Sachen und wundern sich dann, ja, wieso geht das nicht? Das muss doch gehen, das gibt's doch nicht. Ne? Die sehen nicht, dass das eben technisch noch nicht so möglich ist. Das sieht man auch hier bei Google Home und so weiter. Die Leute denken mal, okay, das ist jetzt das heißt ja KI, ne? Also ist es so wie in einem, im Film, dass die mit dem Google Home so sprechen können wie mit einem Menschen, ja, und dann sind sie halt doch enttäuscht, dass es eben, sagen wir mal, ständig gesagt wird, tut mir leid, ich verstehe dich nicht, ja, ich verstehe das noch nicht, aber ich bin hier am Lernen, es ist natürlich Humbug, aber trotzdem, ja. Und da ist da die Erwartung vom Konsumenten eigentlich sogar noch wesentlich höher. Aber die Branchen, die Firmen bremsen sich auch untereinander, ja, und auch und vor allem auch der Gesetzgeber ist daran schuld, dass Technologien gebremst werden. Sagen wir mal, der Politik hat ja schon immer so die vorausdenkende Sichtweise gefehlt. Ja, man denkt nicht weiter in der Politik, als man das Grundgesetz schmeißen kann. Ne? Aber ein Beispiel ist da auch das Online-Bezahlen, beziehungsweise überhaupt das Bezahlen mit neuen Technologien. Google Pay ist ja vor kurzem gestartet, ein kleiner Meilenstein meiner Meinung nach, aber man sieht anhand von der Zahl der Banken, die unterstützt werden, sind ganz wenige, Commerzbank, Comdirect eben, gehören ja zusammen, ja, N26, ich weiß nicht, da war noch eine dabei, es war aber keine richtige Bank, das war eher so ein Bezahldienst. Und Micropay war es, glaube ich. Aber das war es dann, ja. Und die Sparkassen wollen ihr eigenes System machen, ja. PayPal will jetzt natürlich auch Konkurrenz machen zu Google Pay. Und vielleicht haben wir da eine Sache, die noch interessant wird. Ich hoffe es. Vielleicht kommt da auch wieder ein bisschen Schwung rein. In den USA arbeitet ja Google Pay auch mit PayPal zusammen. Das heißt, man kann seinen PayPal-Account eintragen und kann dann eben bezahlen mit PayPal. Und das ist genau das, was ich auch bräuchte. Ja, weil, ich habe zwar eine passende Kreditkarte dazu, ja, aber das ist nicht meine Hauptkreditkarte. Die von der Bank, die ich eben hauptsächlich benutze, die ist nicht in Google Pay drin und man hat mir auch recht barsch klar gemacht, dass die Bank kein Interesse hat, dass das mit Google Pay funktioniert. Ja, so unter dem Motto, ja, Moment mal. Ja, wir sind die Bank, ja, und da musst du warten, bis wir vielleicht mal das notwendig finden, dass du mit deinem Handy bezahlen kannst. Und dann endet das dann wieder mit 20 verschiedenen Apps für jede, für jedes Bezahlinstitut, für jede Bezahlart brauchst du dann eine neue App drauf, ja, die sich dann auch wunderbar hier untereinander stören, ne? Aber ja, so sehen das momentan die Banken, und da sieht man, dass sich die ganze Branche mit dieser neuen Technologie gewaltig in die Nesseln setzt. Und ja, es ist ganz klar, wenn sowas passiert, so ein undurchsichtiger Wust am Anfang, dann wird der Verbraucher auch abgeschreckt vor einer solchen neuen Technologie. Man sagt dann eben, Was soll das? Das ist mir alles zu unsicher. Ich will ja nur bezahlen, ja, und ich kann das auch verstehen, ja. Die NFC-Bezahlweise, die sollte eigentlich dafür da sein, dass man ganz locker und flockig, ja, einfach so Kleinbeträge bezahlen kann mit dem Smartphone. Und das heißt, man hält das Teil auf den Kartenleser drauf und dann ist das bezahlt, ganz unkompliziert. Aber wenn man vorher so viel Aufwand betreiben muss, um genau das machen zu können, und es besteht auch da noch so viele Unsicherheiten, dann hat man nicht die geeignete Bank und dann vielleicht auch noch nicht die geeignete SIM-Karte. Und dann, also das sind einfach viel zu viele Hürden, wo dann der Verbraucher sagt, was ist das für ein Quatsch, nehme ich meine EC-Karte. Ja? Ja, dann muss ich halt wieder meinen PIN-Code eingeben. Die Leute hinten dran müssen immer noch warten. Ja, und aber trotzdem, ja, das könnte so schön und einfach sein. Bezahlen mit dem NFC ist schneller als Bargeld. Ja, da brauche ich das Bargeld nicht rauszuzählen aus meinem Portemonnaie. Ja, ich brauche nicht aufs Wechselgeld zu warten. Und das ist auch das, was einige nicht verstehen wollen. Das Bargeld bezahlen ist eine nervende, zeitraubende Sache. Zumindest wenn man das Geld so einschätzt wie ich, ein notwendiges Übel zum Erwerb von richtigen Gütern. Ja, so sieht es aus. Gut, wie auch immer, PayPal will sich da jetzt einmischen. Vielleicht kommt dann hier die Branche ein bisschen in Schwung. Ja, nämlich, ehrlich gesagt, mir ist egal, ob ich mit der Google Pay App bezahle oder mit der PayPal App. Wichtig ist nur, ich halte das Ding auf eine NFC-Schaltfläche und dann wird bezahlt. Und zwar von meinem PayPal-Account. Richtig. Das ist meine Hauptadresse, PayPal. Mich interessieren diese alten Strukturen von Banken nicht mehr, schon lange nicht mehr. Ja. Und ich bin halt da drin gefangen. Ich brauche die, weil es keine Alternativen gibt. Was soll ich denn machen? Ja. Ich meine, hinten dran, hinter PayPal steht natürlich auch wieder eine Bank. Und da sollten die Banken vielleicht mal auch sich ein bisschen beruhigen wieder. Ja. Und nicht hier sehen, dass ihr Geschäft durch die Lappen geht. Nein, die können ja, die sind ja immer involviert. Auch wenn PayPal das macht, sind die Banken fast immer involviert, weil irgendwann muss natürlich das Bargeld bzw. das Geld auch transferiert werden auf PayPal. Meistens passiert es ja automatisch. Das heißt, jeder Vorgang wird per Bankeinzug eingezogen oder per Kreditkartenabbuchung berechnet. Und somit haben dann eben Kreditkartengesellschaften oder Banken ja im Prinzip kaum einen Verlust. Ja, die müssen halt mit PayPal sich zusammensetzen und müssen dann eben die Gebühren aushandeln. Ich denke, das wird sicherlich für beide Seiten lukrativ werden, sowohl für PayPal als auch für die Banken, sonst würden die das alle nicht machen. Bei den Banken habe ich überhaupt kein Problem. Frage ist, ob es für PayPal eben noch lukrativ bleiben wird. Das wird sich dann zeigen. Aber hier PayPal könntet hier die Branche ein bisschen aufmischen. Ich warte darauf und mir ist, wie gesagt, egal, ob jetzt Google Pay mit Google Pay bezahlt wird oder mit der PayPal-App. Aber ich habe hier zum Beispiel im Handelsblatt, habe ich gesehen, da ist ein Abschnitt drin. Da frage ich mich, weiß nicht, wer das, das war, glaube ich, wer hat das hier beantwortet? Ich weiß es nicht. Der Chef von PayPal hat da wohl was gesagt. Da bin ich auch nicht so überzeugt davon, dass er weiß genau, um was es eigentlich geht, oder vielleicht war auch die Fragestellung falsch, ja. Das wurde dann vom Handelsblatt gefragt, weil ja Google Pay jetzt also hier in Deutschland verfügbar ist mit dem mobilen Bezahlen quasi, ja. Und dann sagt eben hier der Interviewpartner, offenbar der PayPal-Chef, dass man bereits ja mit Google Pay und anderen Anbietern zusammenarbeitet. Das stimmt für die USA, aber eben nicht für Europa. Und dann wird gesagt, außerdem werden wir einen QR-Code-Laser in unsere PayPal-App integrieren, ja. Zunächst wird man ihn nur nutzen können, um zwischen Privatpersonen Geld zu transferieren. Ja, also da muss ich auch schon sagen, da versteht der Herr nicht ganz, worum es eigentlich geht. Zwischen Privatpersonen Geld zu transferieren, kann ich auch heute mit PayPal, sogar ohne App. Ja, das ist aber, Entschuldigung, das ist ein Fall, der kommt extrem selten vor. Ich will in die Geschäfte gehen und dort mit dem PayPal-Account zahlen können. Fertig. Ja. Und das geht eben über Google Pay in den USA wunderbar und das muss auch hier in Europa funktionieren. Ich glaube, Heise war es, der den Artikel verlinkt hat und dann auch tatsächlich komplett falsch verstanden habe. Ich glaube, bei Heise, derjenige, der den Artikel geschrieben hat, der hat noch nie mit Google Pay bezahlt. Der weiß gar nicht, um was es geht. Der hat nämlich gesagt, der QR-Code-Leser wäre eh schon integriert und ist ein Flop. Ja, ja, weil es eben niemand nutzt. Weil privat Geld transferieren ist ungefähr so interessant wie, privat, gib mir mal Millionen und ne, wird besonders häufig vorkommen. Nein, es ist uninteressant einfach, ja, für Privatpersonen untereinander, bis auf wenige Ausnahmen. Nein, es geht eben um das normale Bezahlen an der Kasse. Und dafür ist Google Pay da, aber bis jetzt überhaupt nicht ein PayPal. PayPal hat es nie probiert, noch nie. Und da braucht man auch keinen QR-Code-Leser, das funktioniert gar nicht, sondern man braucht eine NFC-App, nur die Terminals arbeiten nur mit NFC, nicht mit QR-Codes. Ja. Also da würde ich doch mal Heise vorschlagen, erstmal ein bisschen überprüfen, von was sie eigentlich reden, ja, bevor man so einen Artikel raushaut und noch mehr die Leute durcheinander bringt bei dem Thema mobiles Bezahlen. Ja, aber im Durcheinanderbringen ist ja sowohl Politik als auch Wirtschaft immer sehr, sehr gut, ja, siehe DSGVO, ja, jetzt geht es darum, um die Domain-Registrierungen, es wurde jetzt auch entschieden von einem Gericht, ich glaube, das Landesgericht in, wo war es, steht hier in dem Artikel leider nicht drin, dass also hier die ICANN tatsächlich zu viel Informationen abfragt bei einer Domain-Registrierung und das ist nicht vereinbar mit der DSGVO. Ja? Und jetzt muss das also geändert werden. Es wurde Berufung eingelegt, also die ICANN möchte in die nächste Instanz gehen, um das offenbar auch klären zu lassen. Nur eins ist klar, und das ist immer wieder ein Thema, das ich hin und wieder mal anspreche. Jetzt hier im Besonderen mit der DSGVO, also wenn, und davon bin ich überzeugt, wenn also die Registrierungsanforderungen, die ICANN stellt, nicht mit der DSGVO vereinbar sind, dann ist auch die Impressumspflicht nicht vereinbar mit der DSGVO. Das ist doch ganz klar. Also man sagt hier, man redet hier von Datensparsamkeit, ja, von Kontrollen der eigenen Daten, wer welche Daten bekommt. Und dann kann nicht verlangt werden, dass jeder Webseitenbetreiber seine offizielle Anschrift im Internet veröffentlicht und damit auch sein privates Leben unter Umständen in Gefahr bringt, wenn das beispielsweise ein Politblogger ist. Ja. Man muss ja aber nicht gerade mit dem Schlimmsten rechnen, ansonsten mit Werbe, Mails in Real Life, also Werbepost, ja, dann überflutet wird oder von Firmen kontaktiert wird und so weiter und so weiter. Sprich, die DSGVO regelt ja, dass man selbst auch bestimmen kann, wer welche Daten bekommt, und nur die Daten, die unbedingt erforderlich sind, ja, sind dann auch eben Pflicht beziehungsweise kann man verlangen. Ich sehe hier überhaupt keine Notwendigkeit, dass Hinz und Kunz die komplette Anschrift oder Namen, ja, von einem Betreiber einer Webseite bekommt. Ich habe das schon in der Vergangenheit gesagt, wo es die DSGVO noch nicht gab, jetzt erst recht. Man kann durchaus mit einer Registriernummer arbeiten, bei der dann berechtigte Stellen, wie zum Beispiel Strafverfolgungsbehörden, ja, Zugang bekommen, aber das nur eben auf richterliche Anordnungen, ja, nicht, dass irgend so ein Abmahnanwalt da einfach so an die Daten rankommt, nein, dann muss er auch das beantragen, das muss dann entschieden werden, ja, oder zumindest muss es dann eine Abfrageschnittstelle geben, bei der geprüft wird, ob das Anliegen möglicherweise gerechtfertigt ist im Vorfeld, und dann eben an die Daten heranzukommen in einer Datenbank. Das ist technisch überhaupt gar kein Problem, das wird ja auch schon vielfach gemacht, ja, stellt euch mal vor, ihr würdet mit dem Auto durch die Gegend fahren und ihr wärt verpflichtet, groß, deutlich, leserlich eure Adresse und Namen ans Auto zu pappen, ja. Herzlichen Glückwunsch, dann könnt ihr nur hoffen, dass ihr niemand geärgert hat, sonst steht der nämlich schon daheim, wenn ihr ankommt mit dem Auto, und dann ist aber Schicht im Schacht. So geht das nun mal nicht, aus gutem Grund geht es nicht bei den Autos, und es darf auch nicht so im Internet sein. Der Schutz der Privatsphäre muss auch Vorrang haben vor möglichen Bagatelldelikten, ja, für echte problematische Sachen wie eben zum Beispiel Straftaten oder Ähnliches. Da kann eine Registriernummer, die eben dann zur Pflicht wird statt Nameanschrift, ja, durchaus als Ersatz dienen, und Zugang haben dann eben nur die Strafverfolgungsbehörden zu dieser Datenbank. Damit könnte man leben, finde ich, ja, und die allgemeine Pflicht, hier seine Daten ins Internet rauszuhauen, ist einfach absolut meiner Meinung nach nicht mit der DSGVO zu vereinbaren, und da hoffe ich auch darauf, dass es dann eben bald ein Urteil hier geben wird. Leider, wo kein Kläger, da kein Richter, ja, die leider sind halt so die maßgebenden, ich sag mal, großen Blogger-Leute, ja, die haben ja sowieso ihr Impressum, weil ja da oftmals auch nicht ihre private Adresse drinsteht, sondern zum Beispiel der Verlag, die Verlagsadresse oder Ähnliches, ne, und dann muss man sich halt weniger Gedanken machen, dass man dann privat angegangen wird, ja, vielleicht wie im Fall Charlie Hebdo, ja, kommt dann halt doch mal jemand in die Redaktion, ne, naja, Katastrophe. Ja, ich weiß, natürlich ist das der absolute Ausnahmefall zum Glück, ja, aber es zeigt doch, ne, dass man schon aufpassen muss, als Privatperson, da ist es in der Regel nicht so schlimm, ja, aber trotzdem, man muss schon aufpassen, wer welche Daten, sage ich mal, bekommt. Deswegen ist es auch richtig mit der Domain-Registrierung, dass da gesagt wird, das ist nicht mit der DSGVO zu verantworten, denn da werden viel zu viele Daten genutzt und die Daten sind auch viel zu einfach einsehbar. Ja, das muss alles geregelt werden, und das sollte auch, und das zählt meinem Rechtsbewusstsein auf jeden Fall auch für die Impressumspflicht, von daher muss da auf jeden Fall noch nachgeregelt werden gesetzlich. Das sehe ich absolut etwas, was sich da überschneidet, DSGVO und Impressumspflicht. Ja, wenn Anonymisierungsprogramme Werbung einblenden, ja, hoffentlich besucht mich jetzt nicht niemand von Ghostery oder so, ja, weil was die machen, halte ich nämlich für eine große Frechheit. ein Anonymisierungsprogramm, das auf einmal dann eben Werbung einblendet. Natürlich nur in Anführungszeichen gute Werbung, das heißt mit Firmen, die mit Ghostery zusammenarbeiten, ja, dann ist das eigentlich das Ende des Programms. Also so einem Programm kann man natürlich nicht mehr vertrauen. Ja. Ich empfehle da auf freiere Produkte zu gehen, bei dem auch die Gefahr nicht groß besteht, dass da das in dieser Richtung mal passiert. Beispielsweise Privacy Badger, ja, und der Werbeblogger uBlock Origin, die sind beide eigentlich relativ frei und Open Source. Von daher könnte man sich da etwas sicherer fühlen vielleicht. Aber mit solchen Aktionen hat natürlich Ghostery das Vertrauen absolut verspielt. Ja, ganz klar. Tja, das absolut Geilste, was ich die Woche gelesen habe, da habe ich mich weggeschmissen. Ja. Die Tatsache, dass man bei Pokémon Let's Go auf der Switch jetzt den Pokémon auf Frisuren verpassen kann. Oh mein, das gibt's ja nicht. Also, ja, also so eine Pikachu-Frisur mit einem braven, so Scheitelfrisur, Mittelscheitel, ja, das ist schon witzig, ja, sieht richtig geschleimt aus. Oh Mann. Also ein Streber-Pikachu wird's dann auch geben. Man kann die Frisur auch frei anpassen, also man kann wählen, welche Frisur man seinem Pokémon gibt, ja. Ja. Was soll ich dazu sagen? Evoli auch, ja. Es gibt ja hier zwei Versionen. Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Und eben Evoli und Pikachu kann man dann eben auch frisieren. Das musste sein, ja. Das ist, ja. Und das hat mich echt umgehauen, wo ich das gesehen habe, die Bilder. Ich lasse den Link mal drin, guckt euch die mal an, das ist ja verrückt. Abartig genial. Und eigentlich, ich hätte das fast schon hier als lustiges Video der Woche gemacht, aber das ist der Trailer von Pokémon Let's Go. Das ist ja, naja, das kann ich jetzt nicht als lustiges Video verlinken, aber trotzdem, ich glaube, das war das Video, wo ich die Woche am meisten gelacht habe. So ungefähr in der Mitte des Videos kommt es dann mit den Frisuren, ihr schmeißt euch weg. Ja, gibt's nicht sowas. Oh nein. Tja, der Prime Day, das war ja auch so eine Geschichte. Die Woche über war eigentlich alles nur über den Prime Day, der ja heute anfängt. Amazon Prime Day, furchtbar. Warum macht man die ganze Woche über News? Auf den News, alle Newsseiten, Android, ja, die normalen Newsseiten. Dutzende von Meldungen, jeden Tag mindestens 2 Stück. Amazon Prime Day hier, Amazon Prime Day dort, das Ladegerät billiger, das... Leute, also wirklich, was ist denn das für eine Tech-News-Presse? Das ist ja nur noch Clickbait. Ja klar, ich weiß, die verdienen, gerade bei Android Central, das muss ich auch noch sagen, das werde ich vielleicht auch heute auch noch im Mancast erwähnen, bei Android Central ist es momentan besonders schlimm, ja. Da ist jede dritte, vierte Nachricht ist Clickbait oder Werbenachrichten, ja, für irgendwas, wo man da draufklicken muss und dann kriegen die halt Kohle dafür. Ich habe ja nichts dagegen. Die dürfen so viel Kohle machen, wie sie wollen. Das finde ich sogar gut. Dann gibt es nämlich die Garantie, dass es weiterhin Android Central gibt. Aber das ist wirklich nervig, wenn die Hälfte gefühlt, ja, die Hälfte der News eigentlich nur Werbemitteilungen sind. Oder Sachen über den Prime Day. Prime sonst wohin, ja, also naja, aber wenigstens ist der Prime Day für etwas gut und da komme ich jetzt zum lustigen Video der Woche, ja. Wenn ihr beim Prime Day ordentlich bestellt, ja, dann kriegt ihr genug Kartons zusammen, ja, also, ne, die schönen Amazon-Kartons, die da kommen, ja, und daraus könnt ihr euch ein richtig scharfes Messer basteln. Ja. Und wie das geht, ja, das habe ich in diesem Video, oder das seht ihr in dem Video, ist zwar eigentlich das lustige Video der Woche, aber es funktioniert wirklich, ja, der macht aus allen möglichen Messer, aber naja, so hätte man wenigstens etwas vom Prime Day. Ansonsten, ob man von den Produkten groß vom Prime Day was hat, weiß ich nicht, weil die meisten Produkte sind sowieso in der Regel die ganze Zeit sogar noch günstiger zu bekommen oder kaum teurer zu bekommen als beim Prime Day. Ich habe es gerade eben jetzt wieder gesehen, ja, so eine Smart-Steckdose, ja. Gestern war die bei Prime noch bei 24,99. Jetzt liegt sie bei 36,95. Wahrscheinlich um in ein paar Tagen wegen der Aktion Amazon Prime, ja, ist ja eine ganze Woche, dann wieder also reduziert zu werden, ja, und dann steht hier auch so und so viel Prozent reduziert. Ja, aber so einen Tag vor Prime Day ist es dann erstmal teurer geworden. Also verarschen kann ich mich eigentlich alleine. Okay. Ja, gut. Gut, damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wir haben hier mit der Frage in Anregung und eben so gesagt, nur her damit. Ihr findet die Community auf YouTube. Dort könnt ihr im Video oder in der Community, in dem Diskussionsforum dort direkt eure Sachen loswerden. Da freue ich mich immer. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Tranquility Base here. The Eagle has landed.